Eine fürchterliche Explosion. Am Nachmittag des 16. Oktober 1905 beobachtete Petrosino von einem Hauseingang aus die Tür eines kleinen italienischen Lebensmittelladens in der Stanton Street. Das Geschäft gehörte den Brüdern Cimavalvo. Einer der beiden war alleine aus Sizilien gekommen und hatte so lange gearbeitet, bis er auch seinem Bruder die Überfahrt bezahlen konnte. So machten die beiden seitdem weiter, um die ganze Familie in Manhattan wieder zu vereinen, alles dank der Einkünfte des kleinen Ladens. Dann waren die Briefe der Black Hand gekommen. Die Cimavalvos hatten augenblicklich Petrosino gerufen. Ihr Platz in Amerika war bedroht. Konnte der Detective den amerikanischen Traum der beiden retten, indem er diese Tiere von ihrer Schwelle jagte? In einem Brief an die New York Times klingt dieselbe Angst an, die auch die Cimavalvos verspürten. Er stammte von einem Mann, der für alle Opfer der Black Hand sprechen könnte. »Mein Name ist Salvatore Spinella«, fing er an. »Meine Eltern waren in Italien ehrbare Leute. Ich kam vor 18 Jahren und ging arbeiten, als Maler, wie mein Vater. Ich habe geheiratet, ich habe eine Familie gegründet. Ich bin 15 Jahre amerikanischer Bürger.« Spinella hatte es als Anstreicher zu etwas gebracht und zwei Häuser gekauft, die Nummer 314 und 316 in der East 11th Street. »Meine Familie ist glücklich«, schrieb er. Dann kam ein Brief der Black Hand, verlangte $7,000. »Ich sage Ihnen, fahrt zur Hölle. Sie versuchen, mein Haus zu sprengen. Ich gehe zur Polizei und kämpfe so gut ich kann. Sie legen noch eine Bombe, 2, 3, 4, 5 Bomben. Mein Geschäft ist ruiniert. Meine Mieter ziehen aus, alle außer 6 von 36 Familien. Ich bin ruiniert. Meine Familie lebt in Angst bei Tag und Nacht. Vor meinem Haus steht ein Polizist. Aber was tut er? Nur mein Bruder Francesco und ich können meine Frau und meine Kinder bewachen, die sich nicht mehr vor die Tür wagen. Wie lange soll das weitergehen?« Spinella und sein Bruder besorgten sich Schrotflinten und bewachten rund um die Uhr ihre Häuser. Binnen weniger Tage war Spinella ergraut und in ganz Little Italy bekannt als L'uomo che non dorme, der Mann, der nicht schläft. Einer der Briefe an ihn, adressiert an das Stück Aas und den Spion und Verräter, teilte ihm mit: »Das ganze Police Department von New York kann dich nicht retten.« Das war richtig. Nach monatelangen Qualen verlor Spinella beide Häuser und war gezwungen, sich körperliche Arbeit zu suchen. Männer wie ihn gab es in New York so viele, dass Petrosino sich schon nicht mehr zählen konnte.